Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mal wieder eine Folge von Netzstimmen. Diesmal voll auf der Südachse zwischen Bodensee und München mit einem kleinen Umweg über Vaihingen an der Enz, aber das klären wir dann gleich. Hallo Stefan, wer bist du und was machst du? Ja, hallo, ich bin Stefan Wurster. Ich bin Professor hier an der TU München für Politikwissenschaft. Genau, und beschäftige mich mit unterschiedlichen Fragen im Hinblick auf politische Entwicklungen hier auf der Südschiene, also sowohl auf der Bundesländerebene in Deutschland als auch für Deutschland insgesamt, aber dann darüber hinaus auch die EU und dann weltweit. Gut, und hier also eine Disclosure. Ich finde es ja immer ganz lustig, weil Stefan war mal Stütze des Englisch-Grundkurses, als ich den unterrichten durfte in der 12 und 13. Ich weiß noch, ich weiß, einer hat Prüfung gemacht. Das war der von allen der unwahrscheinlichste war. Aber Stefan war es nicht. Aber er hat mir gerade im Vorgespräch versichert, dass er immer noch Englisch kann. Also offenbar habe ich nicht so viel kaputt gemacht damals. Ja, das genau. Ich erinnere mich noch gern zurück. War immer ein innovativer Unterricht, ja, wie ich fand. Ja. Also nicht das klassische. Ja, und jetzt kommen wir ja heutzutage um Englisch eh nicht mehr rum und im Universitätskontext so oder so nicht. Ja, Ich kann von dir da daher. mal dann meine Tochter als Gesprächspartnerin vermitteln, weil die hat es noch nicht ganz eingesehen. Ja? Die hat zwar irgendwie 14 Punkte in Spanisch, aber das ist, glaube ich, irgendwie Third Year Spanish oder so. Und im Englisch, da holpert es noch ein bisschen, aber mal gucken. Ja? Das ist ja wie mit den Bauern und den Kartoffeln und ne, also beim Dachdecker, da tropft es durchs Dach. Ja? Also ich hätte vielleicht irgendwann wirklich anfangen sollen, mit meinen Kindern mal Englisch zu reden, habe aber auch nie die Kurve gekriegt. Naja, gut, wie es halt so ist. So, genau, und es war irgendwie ganz lustig vor ein paar Jahren, das war, glaube ich, in Mannheim, ne? In Mannheim komme ich in die Kneipe und da läuft einer rein und dann sage ich, Stefan, ja, und da war ich in Mannheim und Stefan war in Mannheim und du warst, glaube ich, in der Nähe auch irgendwo an der Hochschule, ne? Genau, ich war damals an der Universität Heidelberg. Genau, und ich weiß gar nicht mehr genau den Zusammenhang, aber so weit ist es ja von Heidelberg nicht nach Mannheim. Aber es war schon Mannheim, ne? Ich glaube, es war Mannheim, ja, Ja. aber Und das ist natürlich ist ja auch wichtig. mit dem Auto oder mit der Bahn ein Katzensprung, ne, drüber. Genau, da habe ich dann mitgekriegt, dass du eben so im Bereich Politik unterwegs bist. Und dann habe ich überlegt, mit wem könnte man denn mal über Corona reden? Und dann habe ich gedacht, man könnte mal mit Stefan über Corona und Politik-Wirtschaft reden. Und dann sagt Stefan Politik. Und außerdem habe ich hier ein Paper dazu geschrieben und viele meiner Kollegen auch, sodass ich mich jetzt, und glücklicherweise waren die Papers nicht so besonders lang, waren also auch für so einen Prä-Senior wie mich ganz gut und schön verständlich geschrieben. Ich denke, das Ding ist irgendwo online, ne? Das können wir dann irgendwie verlinken. Ja, genau, das ist Und super. damit alle das ein bisschen nachlesen können, verschiedenste Aspekte von dem, was da so los ist. Das ist natürlich, ne, als Babyboomer habe ich das natürlich zumindest ausgedruckt, weil ich gedacht habe, dafür habe ich hier hinten meine Gesprächsnotizen. Vielleicht können wir uns da so ein bisschen entlanghangeln. Und was ich dir jetzt gerade im Vorgespräch nicht gesagt habe, was ich auch noch gemacht habe, ich habe so mal in meinem Netzwerk rumgefragt, was ich denn einen Politikprof der TU München zum Thema Politik und Corona fragen soll. Und da sind natürlich provokantere Dinge rausgekommen, als ich sie wahrscheinlich gefragt hätte. Aber ja, wie fangen wir denn an? Also vielleicht mal mit der blöden Frage, wie hat sich die Politik denn so insgesamt geschlagen? Vielleicht sagen wir mal Deutschland, Europa, global. Was würdest du sagen? Ist das der Beweis, dass man das doch irgendwie machen kann oder dass man es lieber lassen sollte? Oder ja. Also ich glaube, auch wenn die Diskussion natürlich über Corona immer stark natürlich von den Medizin und Naturwissenschaften dominiert ist, man kann schon sagen, also Politik matters. Also Politik macht einen Unterschied, ganz offensichtlich. Und wenn wir uns die weltweite Situation der Ausbreitung anschauen, dann sehen wir massive Unterschiede. Es gibt Länder, in denen ist Corona heute praktisch kein Thema mehr. Ja, die haben sozusagen die Pandemie im Griff. Während natürlich wir andere Länder sehen, wo es ganz anders aussieht. Und wir sehen auch über die Zeit erhebliche Schwankungen. Und ich oder aus wissenschaftlicher Sicht kann man sicherlich argumentieren, dass das viel damit zu tun hat. Wie ist die Politik in einem Land aufgestellt? Was für ein politisches System hat man erstmal überhaupt? Aber dann natürlich auch, welche politischen Maßnahmen wurden ergriffen. Von daher, also obwohl dieses Coronavirus vielleicht auch das erste Mal überhaupt in der Geschichte ein Ereignis ist, das praktisch alle Länder der Welt betrifft. Ja, also es gab ganz wenige Ereignisse, die vor allem in so kurzer Zeit so einen wirklich globalen Einfluss erstmal hatten und global auf alle gewirkt haben, sehen wir, dass die Krisenreaktion und der Erfolg dieser Krisenreaktion ganz unterschiedlich ist. Und ich würde behaupten, das hat viel mit Politik, mit dem politischen System zu tun. Von daher würde ich sagen, ja, also das macht erheblich Sinn, sich anzuschauen, welche Effekte wir da haben. Kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, zu schauen, wie politische Antworten auf diese Krise sind. Gut, jetzt haben wir ja, also nehmen wir mal einfach ein paar Paradigmen, ne? Wir haben so Länder wie Neuseeland, gut, die sind, also ich meine, die Unterschiede sind ja nicht nur im politischen System, die sind natürlich bei der Frage, was habe ich da gerade für eine Jahreszeit, habe ich gerade irgendwelche Festivitäten, wo sich alle unbedingt treffen müssen, Klammer auf Thanksgiving, Komma Weihnachten, Komma Silvester, Klammer zu, habe ich eine Inselsituation wie in Neuseeland, wo ich relativ einmal schnipsen kann und der Laden ist dicht, ja, ja, also ich habe sozusagen jenseits des Politischen habe ich natürlich diverse Parameter, die noch unterschiedlich sind, oder Kulturen, ne? Also lebe ich in einer Kultur, wo es üblich ist, auf andere Rücksicht zu nehmen, Klammer auf Asien, Klammer zu, oder zumindest habe ich das so verstanden aus vielen Papers, also aus vielen Sachen, die ich gelesen habe. Oder habe ich Kulturen, wo sich jeder selber der Nächste ist und wenn übermorgen was verboten wird, dann mache ich es heute erst recht noch, Klammer auf Deutschland, Klammer zu. Ja, also das ist doch so, also das sind ja so, sagen wir mal, jetzt weniger politisch, also kulturelle Variablen. Das ist sicher das eine. Und dann haben wir aber doch Länder, also demokratische Länder, wo es extrem gut lief, also eben Neuseeland, wobei ich glaube gerade auch eine praktisch eigentlich erste Welle haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann Deutschland, das für manche so als Vorzeigeland gilt, also jetzt alles Demokratien, ne? Deutschland, das für manche so als Vorzeigeland galt, zumindest jetzt vor der zweiten Welle, so nach dem Motto, so muss man es machen. Und dann aber USA, wo man sagen kann, da ist ja wohl alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Klar, mit einem relativ mächtigen Präsidenten, aber halt doch nicht wirklich einem autoritären Regime, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig auf der Ebene, wenn man jetzt mal, ja, ist das schön, wie sagt der fachsprachlich, autokratische Systeme, der Mensch auf der Straße sagt Diktaturen. Was weiß ich, wenn ich jetzt nehme, na gut, also Brasilien ist jetzt nicht wirklich eine Diktatur, aber ich sage jetzt mal, also eher autokratische Systeme. Also was weiß ich, Russland, Brasilien. Es gibt einige, wo es nicht so gut lief. Iran zum Beispiel. Neuseeland, ja. Und die sind aber auch ganz, China hat es relativ hart, relativ schnell runtergedrückt. Die haben, weiß ich, ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber ich glaube, weniger Opfer als wir hier in Deutschland oder so. Ja? Also die haben wirklich enorm wenig, zumindest wenn man jetzt sagt, wir glauben der Kommunikation. Während halt, was in Russland ist, weiß keiner so richtig. Ne? Also was ich da gehört habe, das war auch nicht so schön. Also es gibt doch in allen Systemen, um das jetzt abzukürzen, eigentlich alle Varianten von Erfolg, oder? Ja, also natürlich ist dieser Faktor, also wenn es jetzt ging jetzt sozusagen politisches Regime, also ist es eine Demokratie oder eben nicht, ist natürlich nur ein Faktor. Natürlich sind es viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Manche, die einfach nicht beeinflussbar sind, natürlich spielen klimatische Dinge eine Rolle. Eine Insellage kann in gewissen Situationen ein Vorteil sein. Auch solche kulturellen Fragen spielen eine Rolle. Die sind wissenschaftlich immer sehr schwer zu greifen. Ja, also natürlich stimmt es, dass es in Asien Länder gibt, in der so Gemeinschaftswerte stärker gewichtet werden als in Deutschland oder in den westlichen Demokratien. Wobei das auch, also man das schon auch differenzieren kann. Wichtig ist, denke ich, ja, es ist richtig, es gibt sozusagen erfolgreiche Demokratien, es gibt nicht erfolgreiche Demokratien im Hinblick auf die Corona-Bekämpfungen bei den Autokratien auch. Es lassen sich aber schon gewisse Muster feststellen. Und ich denke, da wäre es sinnvoll, mal ein bisschen die Phasen dieser Pandemie eigentlich zu unterscheiden. Ja, wir müssen ja diese Pandemie auch über die Zeit betrachten. Und zunächst mal gibt es ja die erste Phase, in der sozusagen das Virus ausbricht und es dann erstmal darum geht, überhaupt zu identifizieren, dass wir ein Virus haben und sozusagen erste Eindämmungsmaßnahmen zu machen. Und da muss man sagen, soweit wir das heute wissen, ist es so, dass dieses Virus eben in China zumindest der große Ausbruch war. Und auch wenn China später es tatsächlich geschafft hat, da kommen wir später zu, in der zweiten und dritten Phase dieses Virus einzudämmen, war diese erste Phase ein totales Desaster im Hinblick auf die Krisenreaktion in China. Weil die Reaktion in China war eben nicht die, dass man sofort erkannt hat, hier ist eine Bedrohung, hier muss sofort intensiv gehandelt werden, sondern die Autokratie hat das gemacht, was sie am besten kann. Sie hat nämlich sozusagen ein Problem, das da ist, das potenziell auch die Regierung gefährden kann, erstmal versucht zu unterdrücken und wegzudrücken. Also es ging am Anfang als Krisenreaktion nicht darum, das Virus an sich zu bekämpfen, sondern die auf das Virus aufmerksam gemacht haben. Mhm. Und das ist sicherlich ein strukturelles Defizit von Autokratien. Sie sind nämlich Herrschaftsformen, die eben im Hinblick auf Öffentlichkeit, auf Transparenz, auf Erkennen von Fehlern massive Probleme haben, weil sie eben, weil die Regierung eben nie sicher sein kann, dass sie wirkliche Unterstützung in der Bevölkerung hat, im Unterschied zu Demokratien, die ja sozusagen sich durch Mehrheitsherrschaft legitimieren, muss eine autokratische Herrschaft immer befürchten, dass es erhebliche Widerstände eigentlich gibt. Und darauf reagiert die Autokratie erstmal mit Unterdrückungsmaßnahmen unterschiedlichster Art, unterschiedlichster Ausprägung. Und dieses Muster, dass man sozusagen erstmal dieses Problem versucht zu eliminieren, also nicht das Problem an sich, sondern die Aufmerksamkeit dafür, dieses Muster hat man in ganz vielen anderen Autokratien auch gesehen. Also in dieser ersten Phase haben sich viele Autokratien sehr schwer getan, dieses Virus überhaupt anzuerkennen. Also es gibt Beispiele, dass in autokratischen Regimen einfach das Virus verboten wurde, ja, oder es wurde einfach gesagt, es gibt gar kein Virus. Solche Phänomene haben wir zwar in Demokratien leider auch, ja, also sozusagen Ignoranz gibt es schon auch, aber der Unterschied ist, dass es in Demokratien, in funktionierenden Demokratien eben eine Öffentlichkeit gibt, freie Medien, NGOs, verschiedene Institutionen, die immer wieder auf Probleme aufmerksam machen und es extrem schwer wird, solche Probleme auf Dauer unter dem Teppich zu halten. Also von daher kann man erstmal sagen, was diese allererste Krisenreaktion anbetrifft, hatten Autokratien ein erkennbares Defizit. Und das hat sich ja dann auch massiv für dieses Virus ausgewirkt, weil eben der Ausbruch in China war und sich das Virus dann eben weltweit von da aus eben verbreiten konnte. Was dann allerdings stimmt, und das ist dann sozusagen der zweite Teil, nach dieser ersten Krisenreaktion ging es eben dann darum, tatsächlich, dann war das Problem erkannt, ja, man wusste, es gibt jetzt dieses Problem, und dann ging es eben sozusagen in der erstmal darum, eben massiv auf dieses Virus zu reagieren, weil man eben nichts Genaues über das Virus wusste, ging es also dann um die erste Lockdown-Phase oder die erste Phase eben massiver Krisenreaktion. Und da ist es in der Tat so, da haben Autokratien scheinbar einen Vorteil, weil sie eben es gewohnt sind, mitunter harsche Maßnahmen zu treffen, die ohne Widerstände oder ohne erkennbare Widerstände zumindest durchexerziert werden, die auch in der Lage sind, massive Repressionsmittel einzusetzen. Und die Bevölkerung ist es auch gewohnt, dass sie mit massiven Repressionsmitteln eben behandelt wird und passt ihre Verhalten natürlich dann auch entsprechend schon darauf an. Und das ist in so einer Phase einer Pandemie, wo es dann eben darum geht, sozusagen im ersten Lockdown flatten the curve, also sozusagen da eine Reaktion zu erzielen, hat es natürlich Vorteile. Während in Demokratien wir es nicht gewohnt sind, dass solche Maßnahmen ergriffen werden. Wir ein ausgebautes System von Freiheitsrechten haben, die eben nicht ohne weiteres eingeschränkt werden können und es natürlich auch in Demokratien aus unterschiedlichen Gründen massive Widerstände auch gibt, wenn solche Freiheitsrechte eben eingeschränkt werden. Und da kann man natürlich argumentieren, in dieser Sondersituation einer Pandemie, wo wir erstmal nicht wissen, wie groß das Gefahrenlevel ist und es sozusagen, wir also eine Sondersituation haben, in der eben eine unmittelbare, auch massive Reaktion erstmal gefragt wird, da scheinen Autokratien erstmal einen Vorteil zu haben. Ja, das sieht man auch historisch. Also in solchen Notsituationen gab es immer die Tendenz, dann eben auf solche diktatorischen Mittel zurückzugreifen. Mhm. Weil du gesagt hast, auf der Straße werden Autokratien Diktaturen genannt. Das stimmt, Diktatur ist eben auch ein Begriff, den man verwenden kann. Ursprünglich kommt dieser Begriff aus dem alten Rom. Da gab es auch die ersten Diktaturen. Und das waren genau in der Phase der Republik. Also nicht in der späteren Kaiserherrschaft, sondern in der Phase der Republik, waren die Diktaturen zeitlich begrenzte Sondersituationen, in dem ein Einzelnen oder beziehungsweise zwei Diktatoren die Herrschaft übertragen wurde, um eine unmittelbare Gefahr, meistens war es eine militärische Gefahr, eben abzuwenden. Ja, und genau mit dieser Argumentation natürlich auch in dieser unmittelbaren Krise brauchen wir eine schnelle, massive Reaktion. Da können wir nicht sozusagen alle Interessen berücksichtigen, da können wir nicht lang rumdiskutieren. Da müssen wir sozusagen unmittelbare Reaktionsfähigkeit zeigen. Und das ist natürlich einer der potenziellen Vorteile einer Autokratie. Und da das setzt allerdings, das hat aber auch nicht in allen Autokratien natürlich jetzt hier in der Pandemie geklappt. Ja, in China und so ganz offensichtlich, in Singapur zum Teil auch, in ein paar anderen Autokratien auch. Während es aber in vielen Autokratien auch schiefgegangen ist. Also wir sehen auch viele Autokratien, die diesen Schritt nicht erfolgreich gemacht haben. Iran wäre so ein Beispiel, wo das sehr offensichtlich ist. Weil die Voraussetzung ist, nicht nur, dass das Regime das tatsächlich machen möchte, also so einen Lockdown und so eine Einschränkung wirklich durchzuziehen, sondern sie muss natürlich auch dazu in der Lage sein. Also sie muss die infrastrukturellen und sonstigen Maßnahmen bereithalten, um das schaffen zu können. Und das ist nicht bei allen Autokratien tatsächlich gegeben. Autokratien gibt es eine ganz, also das wäre eine eigene, können wir stundenlang drüber reden, wie viele unterschiedliche Autokratien es gibt. Es gibt welche, die haben so ein funktionierendes Staatswesen hinter sich. China und Singapur beispielsweise sind sicher so Fälle, wo das der Fall ist. Es gibt aber auch viele, in denen sich die autokratische Herrschaft damit begnügt, dass eine Herrschaftselite eben Profite aus einer Unterdrückungssituation eben zieht und darüber hinausgehende staatliche Funktionsvoraussetzungen eigentlich nicht besonders im Fokus stehen. Ja, solange man es schafft, die eigene Herrschaft abzusichern, braucht man da zum Beispiel kein ausgebautes administratives Gesundheitswesen, ja, das sozusagen in der Lage wäre, auf so eine Pandemiesituation jetzt besonders zu reagieren. Also von daher, selbst in dieser Phase der unmittelbaren Krisenreaktion, wo es um schnelles Handeln geht, selbst da haben nicht alle Autokratien erfolgreich reagiert, während im Umkehrschluss es doch einige Demokratien auch gab, die sich zwar sicherlich viel schwerer getan haben als beispielsweise China, solche Maßnahmen zu ergreifen, die aber doch diese Maßnahmen dann ergriffen haben und die dann auch relativ erfolgreich waren in dieser Phase der ersten Pandemiereaktion. Die spannende Frage danach ist dann in der Phase, die danach kam, in der sozusagen vielleicht ein erstes Abflauen da war, wo es dann eben darum geht, auszutarieren. Also auf der einen Seite natürlich die Pandemie weiter im Griff zu behalten, aber auf der anderen Seite natürlich auch andere Ziele wieder zu erreichen. Ja, also es geht ja dann auch um soziale Ausgewogenheit, natürlich auch wirtschaftliche Folgen, die so eine Pandemie hat. Das muss ja miteinander ausbalanciert werden. Bildungsgerechtigkeit, ne, das Thema. Unterschiedlichste Dimensionen. Also da haben wir dann wieder, da kommt wieder die volle Komplexität von politischen Entscheidungen ins Spiel. Diese unmittelbare Krisenreaktion, das ist sozusagen eine relativ leichte politische Entscheidung, in Anführungszeichen. Wenn erstmal klar ist, ich weiß, ich muss jetzt unmittelbar hier reagieren, weil ich nicht genau das Ausmaß kenne, da mache ich einen Lockdown. Das ist zwar schon eine harte Entscheidung, aber die ist relativ klar. Viel schwieriger wird es jetzt in der Phase danach, diese verschiedenen Dinge miteinander auszubalancieren. Wie viel, also um bei Bildung zum Beispiel zu bleiben, ja genau, also was ist jetzt hier sozusagen das richtige Ausmaß an Pandemiebekämpfung versus eben Problemen, die sich daraus ergeben im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit, auf Chancengerechtigkeit und so weiter. Und da würde man argumentieren, dass das nun eben die Phase ist, in der die Demokratie klare Vorteile hat, weil sie nämlich nichts anderes tut, als ständig versucht, verschiedene Interessen auszugleichen. Ja, die Demokratie ist eine Herrschaftsform, die verschiedene Interessen zumindest erstmal wahrnehmen muss, weil sie in der öffentlichen Debatte sind und die natürlich auch irgendwo zu einem Ausgleich bringen muss. Wobei es da natürlich Unterschiede gibt. Es gibt unterschiedliche Formen von Demokratie. Es gibt die, die viel stärker noch sozusagen eine Mehrheitsherrschaft präferieren, also denen es ausreicht, sozusagen eine Mehrheit nur zu befriedigen, die Interessen einer Mehrheit. Und es gibt Demokratien, die deutlich inklusiver noch sind, die sozusagen übergroße Mehrheiten versuchen eben einzubinden. Kannst du auf der Skala mal Deutschland und USA oder beliebiges anderes Land einsortieren? Ja, genau. Also die USA sind zwar in gewisser Weise auch eine Mischform, aber hier sehen wir zumindest in der letzten Zeit, dass dieses politische System sich deutlich polarisiert hat und wir hier wirklich sozusagen so Mehrheitsherrschaftscharakteristiken haben. Also dass wirklich hier Mehrheiten, also mal sind die einen, dann die anderen und sozusagen nicht unbedingt darum geht, übergroße Mehrheiten zu überzeugen. Während Deutschland schon ein System ist, das in vielerlei Hinsicht sehr viele Interessen versucht zusammenzubringen. Das hat schon damit zu tun, dass unser politisches System hier föderal aufgebaut ist. Das heißt also, man muss nicht nur die Interessen auf der Bundesebene irgendwie zusammenbringen, sondern es müssen auch die Länderinteressen abgebildet werden. Und dadurch entsteht eigentlich eine permanente Verhandlungssituation. Also Demokratie ist hier vor allem Verhandeln. Vor allem, solange die Länder halt anders regiert sind als der Bund, beziehungsweise genau, solange da eine gewisse Diversität herrscht, ne? Ja, also klar, jetzt um parteipolitische Dinge, die überbrückt werden müssen, aber nicht nur. Also es gibt auch spezifische Länderinteressen, die eben auch immer, also unabhängig von der Parteifarbe sozusagen, also es gibt manche Interessen, die eben einfach länderspezifisch sind und die zeigen sich ja jetzt auch in dieser Pandemie natürlich auch. Ja, also wenn man sich die Positionen der Länder anschaut, dann sind schon auffällige Parallelen dann auch zur Pandemiesituation im jeweiligen Land da, was ja auch gar nicht verwunderlich ist und vielleicht auch sozusagen Teil dieser angepassten Krisenreaktion ist. Ja? Also man kann ja argumentieren, dass wenn in einem Bundesland beispielsweise die Zahlen eben niedriger sind, dass man vielleicht auch manche Maßnahmen zumindest anders anpassen muss, als in einer Situation, wo eben die Infektionszahlen beispielsweise höher sind. Manche würden argumentieren, das ist sogar die besondere Chance unseres föderalen Systems, dass wir hier sozusagen diese angepassten Reaktionen haben können, während in einem zentralstaatlichen System eben in der Hauptstadt entschieden wird. Und dann ist eben egal, ob in einer Region sozusagen gerade hohe Zahlen sind oder nicht. Da wird also sozusagen einheitlich entschieden. Es kommt immer darauf an, wann das vorteilhaft ist oder nachteilhaft. In dieser ersten Phase, wo es einfach darum erstmal ging, sozusagen erstmal zu handeln, haben Zentralstaaten vielleicht auch wiederum einen Vorteil. Während jetzt in so einer Phase des Austarierens also sozusagen so eine föderale Struktur auch von Vorteil sein kann. Unter der Voraussetzung, dass man sich natürlich aber am Ende doch auch auf Dinge dann einigt. Ja, das ist immer das Gefühl. Das ist doch jetzt gerade diese Absurdität, dass diese zwei Argumente einander widerstreiten. Die einen sagen, wir wollen jetzt hier in Deutschland überall die gleichen Regeln, weil sonst rafft nämlich keiner mehr durch. Ich habe schon gesagt, zusätzlich zur Corona-App oder gern eingebaut, hätte ich jetzt gerne eine Anzeige, dass wenn ich auf den Aldi-Parkplatz fahre, dass er mir jetzt sagt, ob ich erst im Laden die Maske aufziehen muss oder schon auf dem Parkplatz. Ja? Und zwar auch dann, ich glaube, es gab so einen Fall, wo ein Möbelhaus in zwei Bundesländern war und da musste er die eine Hälfte vom Möbelhaus absperren. Ja, wo man dann sagen muss, geht's noch. Ne? Also da, aber und auf der anderen Seite sagt man, ja, hier im Bundesland, es gibt ja Landkreise in Deutschland, die haben eine Inzidenz unter 50. Ja. Klar, da ist wahrscheinlich der Hund begraben, ja, keine Ahnung. Aber also da gibt es vielleicht einfach keine Leute, die sich noch infizieren könnten, schwer zu sagen. Aber die haben sich alle schon bei einer Hochzeit angesteckt. wie auch immer, aber dass die dann sagen, hallo, warum soll ich jetzt nicht, ne? Also hier ist doch nichts. Ja? Also diese beiden Aspekte, was macht man da? Also was sagt da sozusagen zumindest der Theoretiker? Da sagt der Politikwissenschaftler, der natürlich auch weiß, dass es eine lange Diskussion schon über unser föderales System gibt, dass das nichts Neues ist, sondern das ist sozusagen ein Grundproblem, das wir in ganz vielen anderen Zusammenhängen, in anderen Politikfeldern immer schon gesehen haben. Und das ist natürlich auch, also jedes dieser Systeme hat eben seine Vor- und Nachteile. Und genau das sind eben, wenn wir jetzt bei dem föderalen System bleiben, der Vorteil ist, dass das föderale System die Chance bietet, auf spezifische Besonderheiten in den einzelnen Bundesländern, in den einzelnen Regionen eben auch zielgenau zu reagieren, weil es Institutionen gibt, die eben genau die Interessen dieser spezifischen Regionen oder Bundesländer eben vertreten. Das ist der klare Vorteil. Man kann also sozusagen eine angepasste, an die jeweiligen Gegebenheiten angepasste Strategie fahren. Das ist soweit in Ordnung oder soweit vorteilhaft, wie es nicht darum geht, dass man diese Strategien nun irgendwie zusammenbinden muss. Ja, dann wird es natürlich kompliziert, weil da kommt der Vorteil einer zentralstaatlichen Ordnung. Da gibt es da gar kein Problem. Ja. Da gibt es eine Instanz, eine Ebene, die entscheidet und die entscheidet dann auch für das Ganze. In dem Fall jetzt Bundesgebiet und es wird eben einheitlich geregelt. In einem föderalen System gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt einen Flickenteppich, ja, also weil jedes Land eben es einfach so macht, wie es macht. Oder aber, wenn man das nicht möchte, dann muss man eben in mühsame Verhandlungen eintreten. Um das an einem anderen Beispiel nur kurz zu verdeutlichen, weil du vorher Bildungssystem angesprochen hast, das ist genau das, die Situation im deutschen Bildungssystem. Ja. Wir haben 16 verschiedene Bildungssysteme. Jedes Land hat individuell sein Bildungssystem angepasst. Und wenn man sich dann doch mal auf gemeinsame Ferienregelungen oder was auch immer einigen möchte, dann muss man sich einigen, und das tut man dann auch in der Kultusministerkonferenz, die dann aber einstimmig entscheidet, was bedeutet, dass im Zweifel auch Bremen sagen kann, diese Regelung wollen wir nicht. Ja, also man hat dann sozusagen es bedarf erhebliche Anstrengungen, erheblicher auch mühsamer, langwieriger Kompromisssuche, die dann meistens auch nicht das ideale Ergebnis sind, sondern immer ein Ergebnis, das eben einem Kompromisscharakter entspricht. Ja. Und genau die Situation haben wir jetzt im Endeffekt bei Corona auch. Ja. Wir sehen genau das, auf der einen Seite einige Länder, die eben sozusagen individuelle Regelungen auch treffen wollen, auf der anderen Seite die Bemühungen, es wieder irgendwo zusammenzubringen, gerade auch, weil natürlich diese individuellen Regelungen natürlich auch dazu führen, dass die Sache unübersichtlich wird. Ja? Würde jetzt jeder in seinem Bundesland Speziell aus der Politik-Sicht oder aus der nicht Virologensicht, aber ja, also aus der Politik-Sicht besprochen. Aber der Bürger, der hat ja dann das Problem. Also ich musste dann irgendwann sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, was gilt. Punkt. Ja. Also und obwohl ich fast mich etwas überinformiert fühle. Ja. Also ich höre sowohl den Kekulé als auch den Drosten, als auch weiß der Geier noch welches andere Zeug. Ich kriege die Nachrichten vom Bundesgesundheitsministerium auf, weiß ich gar nicht, der Geier Threema und auf Telegram die von der Landesregierung Baden-Württemberg, ja, mit der täglichen R-Zahl und weiß der Geier, ja. Also ich habe eigentlich das Gefühl, so am Input liegt es nicht, aber ich kriege das nicht mehr verarbeitet. Also ich hätte gern jeden Morgen eine Mail, ja, wo in Comicform bitte aufgemalt ist, was ich darf und was nicht, weil ich kriege es nicht mehr geistig verstoffwechselt. Also es liegt nicht am Alter, da bin ich mir sicher, ja, aber ich kriege es geistig nicht mehr verstoffwechselt. Und ich sag mal, ne, also wir beide haben jetzt Abi, ne, also und der eine oder andere auch noch mehr, ne, also weißt du jetzt gerade ganz spontan, was du in München darfst und was nicht? Also da in München weiß ich es jetzt relativ gut, aber Nichts das ist auch mehr, oder? Zufall. Also du darfst Ja, einfach nichts mehr. aber ich kann es nicht sagen, wie es zum Beispiel jetzt in Baden-Württemberg ist. Ja, und natürlich, und das ist, Das ist natürlich die Konsequenz. Klar, wir haben eben ein föderales System, ist immer komplexer als ein zentralstaatliches. Ja. Und ein zentralstaatlich-demokratisches ist wahrscheinlich auch noch immer komplexer als das in Autokratie, um diesen Punkt wieder zurückzumachen. Ja? In der Autokratie ist, zumindest in so einer Situation, ist es relativ einfach. Im Zweifel geht man davon aus, oder man geht relativ sicher in der Annahme, dass im Zweifel die Dinge verboten sind. Dann, alles, was nicht erlaubt ist, ist verboten. Ist man ziemlich sicher. Ja. Nein, also, aber klar, da ist es relativ einfach, weil klar ist, entweder formal oder zumindest informell allen klar ist, wer sozusagen die Vorgaben macht, und das lässt sich sehr schnell sozusagen herausfinden. In der Demokratie ist es schon deutlich schwieriger, weil es eben sozusagen keine zentrale Instanz gibt, die alleine entscheidet. Selbst in einer Mehrheitsdemokratie mit klarer Einparteienregierung, selbst da gibt es noch unterschiedliche Machtquellen. Ja, das ist das System von Checks and Balances. Da kann dann noch ein Gericht vielleicht mal ein anderes Urteil fällen. Oder es gibt sozusagen auf jeden Fall verschiedene Machtzentren. In Autokratie ist es relativ klar. In China ist klar, wer die Entscheidung trifft. Ja, wo du grad, also lass uns mal kurz in einen kleinen Exkurs gehen. Der abgewählte amerikanische Präsident, da hat man ja am Anfang dann gesagt, ja, komm, es gibt ja Checks and Balances, der kann nicht machen, was er will. Hat das aus deiner Sicht funktioniert oder war das so? Weil man hat ja eigentlich die ganze Zeit nur gehört, jetzt hat er mal wieder so ein Edikt rausgehauen, ne? Und hat jetzt das und das, und dann hat das Gericht eine Variante kassiert, dann hat er eine zweite Variante gemacht, dann haben sie die auch kassiert, dann hat er eine dritte Variante gemacht und dann hat es funktioniert. Also hat das deiner Ansicht nach funktioniert in den USA? Also grundsätzlich kann man sagen, es hat funktioniert. Allerdings die USA waren ja lange Zeit auch die, natürlich aus vielerlei Gründen, auch die Vorzeigedemokratie als eine der längsten und stabilsten Demokratien, die wir hatten, die auch besonders auf diese Checks and Balances, diese Idee der Checks and Balances kommt ja praktisch, ist sozusagen par excellence in den USA auch verkörpert. Und im Endeffekt haben diese Checks and Balances schon gehalten. Ja, das ist so. Die Exekutive hat zwar was gemacht, aber es wurde dann schon kontrolliert. Die Gefahr in den USA ist, das kann man auch unabhängig jetzt von dieser Person Trump eigentlich sehen, die Gefahr, dieses abstrakt gesprochen ist, Checks and Balances basieren schon darauf, dass es einen Grundkonsens gibt, dass wir uns auf die Regeln geeinigt haben und dass man Verfahren schon auch akzeptiert. Und dass man schon bereit ist, auch zusammenzuarbeiten. Weil wenn man nicht ein System hat, das viele Checks and Balances hat, aber gleichzeitig in hoher Grad an Polarisierung herrscht, dann ist die Gefahr eben sehr groß, dass sich dieses System blockiert. Ja? Und lange Dekaden war das amerikanische System ein System, das gerade so eine parteipolitische Polarisierung war minimal. Ja? Also in den 60er, 70er Jahren, ob jemand Republikaner oder Demokrat war, das hat keine, also natürlich gab es schon gewisse Unterschiede, aber im Endeffekt waren diese Parteien in Anführungszeichen dafür da, dass sie Kandidaten aufgestellt haben, ja, und ein bisschen eine Wahlplattform geboten haben. Es hat auch gut funktioniert mit diesem System der Checks and Balances, weil sich dann sozusagen eben keine ideologischen, unüberbrückbaren Konflikte gegeben hat. Und so lange hat es gut funktioniert. Das hat sich massiv verändert in den USA. Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, dass wir hier mittlerweile einen Polarisierungsgrad haben, der deutlich stärker ist als in Europa, ja? Wo wir traditionell eigentlich Parteien haben, die ein Programm haben, die eine klare, also da gab es klar links, klar rechts, mit einer langen Tradition, auch ideologisch unterfüttert und so weiter. Das gibt es in Europa immer noch, aber in den USA hat sich mittlerweile das System so polarisiert, dass eben schon diese Polarisierung so stark ist, dass jetzt von manchen Seiten eben auch diese gemeinsamen Verfahren in Zweifel gezogen werden. Und das wird natürlich brandgefährlich. Dann, weil mich irritiert jetzt gerade, oder mich finde gerade spannend, dass du in der Vergangenheit redest. Ne? Du sagst eben, wir haben lange die USA für die beste Demokratie der Welt gehalten und so weiter und so fort. Hat Trump das jetzt, also er war es ja nicht allein, Tea Party und so vorher war ja auch schon und so weiter, aber hat er das jetzt final kaputt gespielt? Kriegt es da beiden gerissen? Oder, also jetzt musst du halt mal, jetzt musst du diesen sauren Apfel des Politikprofs beißen und musst jetzt mal sagen, Hat er Also da eine meine Chance? persönliche Meinung sage ich gleich. Ich sage erstmal die Wissenschaftsmeinung. Da gibt es nämlich, das wird gemessen. Ja, wir haben also verschiedene Indizes, wie wir dann die Demokratiequalität messen. Und da ist die USA schon lange nicht mehr bei den Top dabei. Das hat verschiedene Gründe. Das hat was mit dieser Polarisierung zu tun. Es hat was mit auch massiven strukturellen Problemen zu tun. Also in mancherlei Hinsicht gibt es da Möglichkeiten, das Wahlsystem beispielsweise so auszugestalten, dass an vielen Orten einfach gar nicht mehr vollständiger Wettbewerb eigentlich herrscht. Ja, das ist sozusagen ein Problem, das wir in vielen Mehrheitswahlsystemen haben, aber in den USA jetzt zum Teil auf die Spitze getrieben. Von daher waren die USA schon lange nicht mehr, also in den meisten Indizes, außer denen, die vielleicht direkt aus den USA kamen, ja, ganz oben an der Spitze angesiedelt. Und das hat sich unter Trump hat sich das nochmal verschärft. Wobei ich, wie gesagt, sagen will, Trump ist als Person natürlich auch schwierig. Wichtiger sind aber diese dahinterliegenden Polarisierungen. Also, dass man wirklich mittlerweile eben der Grundkonsens an Demokratie angegriffen wird. Demokratie funktioniert nur dann, wenn man sich grundsätzlich über die Verfahren und die grundlegenden Werte einig ist. Wenn man darüber Einigkeit erzielt hat, also dass man zum Beispiel Wahlen anerkennt, dass es ein Recht auf Opposition gibt, dass Medien wichtig sind und auch andere Meinungen sozusagen auch sich äußern dürfen und so weiter. Das ist ein Grundkonsens. Wenn der angegriffen ist, dann wird es für die Demokratie eben gefährlich, ja? Weil nur auf dieser Basis dann eben ein fairer Wettstreit, den es ja auf jeden Fall auch geben muss. Also es geht nicht darum, dass es sozusagen alle einer Meinung sind. Das darf es auch nicht geben. Aber es muss eben sozusagen eine Basis geben, auf einen Grundkonsens, und auf dem aufbauend kommt es dann eben zur politischen Auseinandersetzung. Und gerne dann auch zum scharfen Konflikt. Das kommt dann eben immer auf den Vielleicht müssen Ergebnis. wir uns nach 100 Tage Biden nochmal unterhalten. Ne? Also das wäre vielleicht ganz spannend. Ich habe dich also jetzt erst am Anfang im Vorgespräch kurz vorgewarnt, dass ich mal in verschiedenen meiner Netzwerke mal rumgefragt habe, so was soll ich denn den Politikprof von der TU München fragen? Und da kommt also die eine Frage oder zwei Fragen kommen so aus der Schweiz, sage ich jetzt mal. Und da habe ich das nicht so richtig mitgekriegt, obwohl es ja direkt hier, bin hier ja am Bodensee, wenn ich zweimal umfalle, bin ich in der Schweiz. Aber ich muss zugeben, ich war, glaube im Februar zuletzt in der Schweiz oder so. Also das eine war so die Frage, hat sich die Regierung, also jetzt nicht zwingend die Schweizer, sondern vielleicht auch die Deutsche, haben die sich von der Pharma-Lobby da irgendwie einspannen lassen? Ich mache dir mal nur, also jetzt, das war nicht das Beispiel, was da mit dabei war, weil es blieb alles sehr, sehr typologisch. Aber zum Beispiel habe ich das mitgekriegt, dass da immer die Frage wäre, warum haben wir jetzt immer noch keine Schnelltests? Und dann war die Begründung, dass das mit den Schnelltests für Pharma halt nicht wirklich spannend ist, weil die sind halt billig und einfach zu machen. Und so ein PCR-Test, da kann man halt für deutlich mehr Geld verkaufen. Und dann haben die halt da ihren Schwerpunkt hingelegt und haben dann halt zur Regierung gesagt, es gibt halt keine. Ihr könnt lang welche fordern, aber wir haben keine, dann braucht das ja auch nicht zu fordern. Also jetzt mal, ich rekonstruiere das jetzt mal. Also wie siehst du da den. Und wir können ja natürlich auch dieses generelle Ding aufmachen. Also meine Ansicht ist natürlich, es gibt kein Oder zwischen Gesundheit und Wirtschaft, sondern wenn, und das hat, glaube ich, jetzt gerade auch wieder jemand gesagt, dass, ich glaube, das hat sogar der Herr Lindner inzwischen verstanden, dass wenn die Corona-Zahlen hochgehen, dass das dann auch nicht gut für die Wirtschaft ist. Aber vielleicht auch nochmal was, wie stark ist das, was dann von dem, was die Virologen und die Epidemiologen sagen, wie stark wird das modifiziert von dem, was sozusagen von Seiten der Wirtschaft auf den Tisch gelegt wird und gesagt wird, hey Leute, so geht es aber nicht. Ja, also kann ich vielleicht, also danke, beides erstmal berechtigte Fragen und knüpft an das an, was ich gesagt habe zu dieser Phase nach der unmittelbaren Krisenreaktion. Das ist nämlich sozusagen, man kann sozusagen die negative Betrachtung, das, was ich positiv gesagt habe. Ich habe gesagt, die Demokratie ist gut darin, verschiedene Interessen aufzugreifen und dann eben auch mit zu berücksichtigen und dann eben auch in einen Konsens zu überführen. Ja, das hört sich positiv an und im Idealfall gelingt es dadurch, dann eben auch unterschiedliche Interessen mit einzubinden und dann auch eine verträgliche Lösung zu finden. Die andere Seite ist natürlich, dass es in der Demokratie ganz legitim und berechtigt unterschiedliche Interessen gibt, die auch versuchen, auf die Politik einzuwirken. Das ist sozusagen, das ist der Kern einer pluralen Demokratie. Das ist auch wichtig, dass es diese unterschiedlichen Interessen gibt. Und ich sage es mal so, solange das transparent erstmal geschieht, ist das auch kein Problem. Wichtig ist natürlich aber auch zu wissen, dass diese Interessen natürlich nicht alle gleich sind, ja, sondern die haben natürlich politikwissenschaftlich gesprochen, unterschiedliche Machtressourcen. Wir sind eben unterschiedlich mächtig, haben unterschiedliche Möglichkeiten, Einfluss auszuüben. Und das tun sie natürlich auch. Ja? Und das führt dann eben dazu, dass gewisse Interessen eben systematisch übergewichtet werden und andere systematisch untergewichtet werden. Wobei der demokratische Prozess schon dazu führt, dass diese Übergewichtung, also dass es da auch Austarierungen gibt. Also natürlich kann man sagen, zum Beispiel die Pharmaindustrie ist ein wichtiger Industriezweig. Die haben erhebliche Machtmittel. Sie können zum Beispiel mit Arbeitsplätzen drohen. Sie sind ein Wirtschaftsfaktor. Und was in dieser Pandemie natürlich ganz entscheidend ist, sie haben auch das Know-how. Sie wissen natürlich genau, wie oder am besten auf jeden Fall, wie natürlich die Möglichkeiten hier sind im Hinblick auf die Medikamente. Das kann die Politik, zumindest einzelne Parlamentarier, gar nicht wissen. Ja, das muss sich ja dann auch informieren und erholt sich das Know-how dann auch eben durch Gespräche und Informationen von Seiten der Pharmaindustrie. Das ist deren Vorteil und das setzen die natürlich ein und sie setzen das natürlich auch so ein, dass es für sie möglichst vorteilhaft ist. Wichtig ist in der Demokratie zwei. Erstens, dass das möglichst transparent ist, also dass das klar wird, wo wird hier beraten und wie. Und das andere ist, dass es natürlich auch andere Interessengruppen gibt, die auch Zugang haben müssen. Also in dem Fall jetzt Verbraucherschützer, vielleicht auch Ärzteverbände, andere Interessenverbände, dass die also sozusagen auch einen Einfluss haben. Und dann kommt es natürlich zu einem, wie auch immer, das ist dann Teil des politischen Prozesses, das findet immer statt und dann wird eben austariert. Jetzt die Frage, wer hat sich jetzt hier an der Stelle durchgesetzt? Sicher ist es so, also was man sicherlich sagen kann, dadurch, dass die Politik eben gezwungen war, sich auf was ganz Neues einzulassen. Das ist ein ganz neues Thema. Viele haben sich damit, es war überraschend, man musste agieren unter großer Unsicherheit, hat man sich natürlich erstmal auch stärker als vielleicht sonst auf die verlassen, die sich eben sonst mit dem Thema beschäftigen. Deswegen haben Virologen und Experten in dem Bereich in den letzten Monaten sicherlich deutlich mehr Einfluss gehabt als jemals davor. Aber natürlich auch die Pharmaindustrie, gerade im Hinblick auf Impfstoffe und so weiter, spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Und die haben einen großen Einfluss gehabt. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, es ist immer noch in einem Verhältnis des Austarierens, ja, weil weder wurde immer eins zu eins darauf gehört, was Herr Drosten oder sonst wer gesagt hat, noch ist es aber wieder mal in die andere Richtung ausgeschlagen. Also von daher würde ich sagen, klar, da gibt's Interessen, aber auch und teilweise eben auch Entscheidungen, die unter Unwissenheit getroffen wurden. Also ich will ein anderes Beispiel nennen, das mit den Masken. Ja, das war am Anfang. Das wollte ich gerade ansprechen, ja. Das war am Anfang eben nicht so ganz klar und da hat sich schon der Eindruck aufgedrängt, dass man da in der Situation am Anfang vielleicht sich auch bewusst war, dass man gar nicht so viele Masken hat. Und man hat das dann vielleicht diese Maßnahme, dass man vielleicht das möglichst schnell einführen sollte, vielleicht auch deswegen es ein bisschen länger gedauert hat. Ja, das Einzige, was man vielleicht zur Rechtfertigung der Politik dann schon sagen muss, also gerade in dieser Anfangssituation war es eben schon so, dass man eben entscheiden musste, auch unter wirklich eine Situation, wo viele Parameter einfach nicht klar waren. Und dann ist es natürlich so, dann haben solche oder Gruppen, die über Spezialwissen verfügen oder passendes Spezialwissen, in der Situation einen Vorteil. Ich würde aber argumentieren, das relativiert sich über die Zeit, weil natürlich sich die anderen Akteure irgendwann auf diese Situation auch einstellen. Und das sehen wir natürlich mittlerweile auch schon. Also jetzt ist es schon so, dass nicht mehr 1:1 oder man argumentieren kann, dass jetzt 1:1 auf eine Seite gehört wird, sondern wir sind jetzt schon wieder, ich will nicht sagen in einem normalen, aber in einem normaleren Austarierungsprozess, den wir halt immer haben. Und das ist immer ein Kräfte Parallelogramm, Machtspiel verschiedener Interessen, auf die die Politik eben reagiert. Und die Politik reagiert auf verschiedene Signale, die die eben haben. Die haben Machtmittel. Auf der anderen Seite wäre es aber auch so, also um ein kleines Beispiel zu nennen, keine Regierung ist anzuraten, bei öffentlich besonders sichtbaren Entscheidungen immer 1:1 auf die Pharmaindustrie zu hören. Das ist nämlich im Hinblick auf Wiederwahlinteressen von Regierungen nicht besonders vorteilhaft. Ja, deswegen ist diese Vorstellung, die Pharmaindustrie kann jetzt 1:1 die Regierung beeinflussen, zumindest auf mittlere Sicht sehr unwahrscheinlich, weil die Regierung damit nämlich die Gefahr läuft, eben massiven öffentlichen Widerstand zu bekommen und dann eben auch die Gefahr natürlich besteht, abgewählt zu werden. Und das ist der Unterschied zu einer Autokratie, in der es eben nicht diese Gefahr besteht. Also wenn da die Herrschaftselite eben auf jemanden hört, der für die eigene Herrschaft vielleicht oder den man halt da mitnimmt, dann gibt es diesen öffentlichen organisierten Widerstand und auch diese Gegenkräfte eben in der Form nicht. Jetzt habe ich noch ziemlich viele Stichworte da. Ich weiß nicht, hast du ein bisschen länger Zeit als bis um 14 Uhr? Oder, also ein bisschen können wir. Wir probieren es mal. Also ich habe jetzt hier noch das Stichwort Vorbildfunktion der Politik. Also mir wurde zugetragen, dass im Schweizer Parlament die Leute ohne Maske rumlaufen und Lieder gesungen werden. Das möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren, aber das ist mir zumindest in deutschen Parlamenten nicht aufgefallen. Insofern können wir das vielleicht als alpenländische Besonderheit wegsortieren, ich weiß nicht. Das Einzige, was man natürlich sagen kann, auch selbst das ist natürlich ist umstritten in Demokratien. Es gibt eben offensichtlich in Deutschland Gruppen, die eben davon aus, ob das jetzt wissenschaftlich unterfüttert ist oder auch sonst wie rational, das beurteile ich jetzt mal nicht, aber es gibt Gruppen, die sind davon überzeugt, dass diese Pandemie eben keine ist oder zumindest nicht so ernst zu nehmen ist. Und wenn es relevante Gruppen gibt, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es irgendwelche politischen Repräsentanten gibt, die sich dessen annehmen. Ob sie dann selber davon überzeugt sind oder nicht, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber sobald es relevante Bevölkerungsgruppen gibt, das kann man sogar als Vorteil der Demokratie sehen. Da ist die Demokratie sehr stark drin, dass sie eben dann auch Vertreter findet, die diese Interessen dann irgendwo auch versucht zu repräsentieren. Während, wie gesagt, in Autokratien, der Einfluss dann positiv. Das vielleicht nicht so passiert. Also ich hatte hier in der Tat noch das als letztes, also jetzt nicht als letztes fürs Gespräch, aber ganz unten habe ich geschrieben, Wissenschaft versus Fake News. Also es gibt eine Sache, die, ich sage jetzt mal sehr generalistisch, die mich an Politik stört, ne? Nämlich, dass nach einer Wahl von der unterlegenen Partei kommt immer einer und sagt, ja, wir hatten die besseren Konzepte, es ist uns aber nicht gelungen, das dem Wähler zu vermitteln. Und also momentan ist es ja zum Teil so ähnlich, ja. Also das heißt, es gibt Erkenntnisse oder es gibt Fakten oder es gibt Notwendigkeiten, ja. Nicht alles ist immer direkt logisch, auch wenn sich in der Kneipe niemand ansteckt. Wenn keiner in die Kneipe geht, dann treffen sich weniger Leute und das ist das eigentliche Ziel oder so. Aber was kann man, also mir scheint das Thema politische Kommunikation sowohl wesentlich als auch schwierig. Wie würdest du die Qualität oder die Erfolgreichkeit, hätte ich beinahe gesagt, den Erfolg der politischen Kommunikation so in den letzten Monaten bewerten? Das ist natürlich immer schwer sozusagen zu beurteilen und zu messen, weil es natürlich auch in gewisser Weise ein qualitatives Maß gibt. Man kann natürlich erst mal fragen, wie zufrieden ist die Bevölkerung mit der Krisenreaktion? Ja, also wie hat man das gemacht? Und da war die Zufriedenheit lange jetzt relativ hoch. Jetzt, wie gesagt, haben wir eine starke zweite Welle. Das wird sich vielleicht, die Zufriedenheit wird absinken. Aber für Deutschland könnte man schon lange sagen, dass eine sehr übergroße Mehrheit, ganz offensichtlich, wenn man den Umfragen eben traut, da dem positiv gegenüberstand, beziehungsweise das auch verstanden hat. Und es wurde schon auch argumentiert, dass in dieser Pandemie doch sehr sich bemüht wurde, die Maßnahmen auch zu erklären, was allerdings natürlich auch sehr wichtig ist, weil wir es hier natürlich mit Maßnahmen zu tun haben, die jetzt wirklich einschneidend waren, die jeden und jede betroffen haben. Das ist bei anderen Politikinhalten mitunter, betrifft zwar auch jeden und jede, aber nicht so direkt. Ja, also da merkt man das nicht so. Und dann ist es manchmal auch für einfacher, vielleicht manches nicht so intensiv dann zu erklären. Ja, gerade dann, wenn es eben auch beispielsweise das Ergebnis von Kompromissen ist, das eben vielleicht dann nicht an irgendwelchen Idealmaßen gemessen die ideale Lösung war, weil es ein Kompromiss war aus Bund-Länder-Kooperation mit Einfluss folgender Interessengruppen. Da kommen oft Ergebnisse raus, die sind nicht, wenn man es lehrbuchmäßig vorher besprechen würde und im Habermaschen Sinne deliberativ aushandeln würde, würde dann ein anderes Ergebnis bei rauskommen. Nur so funktioniert halt der demokratische Prozess gerade in einem föderalen System eben nicht. Gut, ich habe den Eindruck, für die Pandemie war es lange schon so, dass die Dinge versucht wurden zu kommunizieren. Und natürlich, das hat man aber, fand ich, gerade in der Pandemie auch von einigen Politikern sehr offen gehört, dass man auch offen zugegeben hat, man wusste, man weiß eben manches nicht und es waren Entscheidungen unter Unsicherheit und dann kann natürlich auch mal unter Unsicherheit klarkommen, auch Entscheidungen zustande, die man im Nachhinein eben revidieren muss. Also dieses Beispiel Masken, ganz offensichtlich, da hat man am Anfang was anderes kommuniziert. Die Kommunikation wurde verändert. Es wurde aber auch von den entscheidenden Akteuren schon auch zumindest zum Teil so dann, klar, niemand sagt dann im Nachhinein, ich habe mich geirrt, das ist immer sehr unschön. Aber wenn man da zum Beispiel von Anfang an gesagt hätte, klar, die normalen medizinischen Masken, die brauchen wir gerade, die FFP2 ist auch, aber wenn sich jeder jetzt eine näht, ja, oder wenn sich möglichst viele eine nähen, dann schadet es auf jeden Fall nicht, wir freuen uns, ja. Also ich meine, ich wohne hier in einem Dorf mit 5000 Einwohnern, ja, ich hatte eine Maske da liegen und habe mich dann, also hat mir interessanterweise ein Geschäftspartner aus China ein Paket mit 50 Masken geschickt, ja, weil ich gesagt habe, hier gibt es keine. Und dann habe ich gedacht, soll ich jetzt mit dieser Maske ins Dorf laufen, ne? Und ich meine, du weißt, was in Feigen an der Enz passiert wäre, obwohl das ein paar mehr Mitglieder wäre, ja, wenn da einer mit einer Maske durch den Ort läuft, innerhalb von 2 Stunden weiß ganz Feigen, der hat Corona, ne? Also, ja, also da würde man, so würde das funktionieren, ne? Nee, aber wir hatten sie jetzt schon ein paar Mal mit der Stärke der Demokratie, dass die bestimmte Strömungen aufnimmt und so weiter, und wir hatten ja einerseits, also gerade diese, ich nenne sie jetzt mal die Straßenfraktion, ich nenne sie gerade bevorzugt Flachdenker statt Querdenker. Also da gibt es ja so die eine Strömung, die sagt so, wir bewegen uns hier auf eine Diktatur zu, um jetzt die Schleife wieder zum Anfang zu machen, einerseits. Und andererseits gibt es, sagen wir mal, durchaus vernünftige Stimmen, die sagen, hallo, wir sind hier im Parlament, wir würden gern auch was dazu sagen, nicht nachdem ihr das beschließt, ja, weil momentan läuft es ja so, Frau Merkel moderiert die Landeschefs, und das, was die Landeschefs dann auskungeln, das muss Frau Merkel dann am nächsten Tag mehr oder weniger im Parlament verteidigen. Und die dürfen dann zwar noch was zu sagen, aber nicht irgendwie, ja, wie auch immer. Wie siehst du dieses Spannungsfeld? Also A, oder ich sage es jetzt mal so, meine These wäre die, das Parlament soll verdammt nochmal Gesetze machen. Ja, und dann kommt die Verwaltung her und macht Verordnungen, und das machen wir dann. Ja, oder irgendwer setzt es dann am Schluss um. Das ist das Spiel. Und wenn das Parlament jetzt anfangen will, jede Verordnung zu diskutieren, das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren. Da würde mich deine Sicht interessieren. Und andererseits, gut, das andere ist nur eine Meinungsäußerung. Ich glaube nicht, dass wir uns auf eine Diktatur zu bewegen. Aber ich überlasse das jetzt mal dem Experten da jetzt da noch. ja. Also ich fange mit dem ersten an. Das ist eine wichtige Frage. Natürlich führt diese Pandemie in Demokratien, setzt sie unter Druck, und es werden auch demokratische Rechte eingeschränkt. Und wir sehen in anderen Ländern, und auch da gibt es verschiedene Maße dafür, wir sprechen von sogenannten Democratic Backsliding. Also wir sehen einige Länder, in denen demokratische Rechte tatsächlich zurückgeschnitten wurden. insbesondere in den Demokratien, wo es schon vorher erhebliche Defekte gab. Also für den europäischen Raum kann man sicherlich bei Ungarn ein großes Fragezeichen machen, wo wir uns gerade bei der Demokratiequalität dann noch befinden. Da, und da hat es auch massive Verschärfungen tatsächlich gegeben. Ich sehe das für Deutschland in der Tat nicht so. Natürlich werden auch hier Dinge eingeschränkt. Allerdings ist im Kern der demokratische Prozess überhaupt nicht betroffen. Also es werden weiterhin selbst Demonstrationen, also es ist alle Teilhabemöglichkeiten sind weiterhin denkbar. Im Unterschied zum Beispiel wie in Ungarn, wenn dann eben zum Beispiel öffentliche Meinungsäußerungen sozusagen kriminalisiert werden und so weiter. Da sind wir dann in einem ganz gefährlichen Bereich, wo es dann wirklich demokratiegefährdend ist. Das ist aber in Deutschland aus meiner Sicht, also da haben wir keine Verschlechterung. Das andere ist die Frage Teilhabe des Parlaments. Das ist eine lange Tendenz schon vorher gewesen, dass das Parlament tendenziell gegenüber der Exekutive, also gegenüber den Regierungen, an Einfluss verloren hat. Das ist auch ein Problem, das gerade unter großen Koalitionen besonders stark der Fall ist, weil man da übergroße Mehrheiten im Parlament hat und die Regierung dadurch nochmal deutlich mehr Freiräume auch noch hat. Kommt in Deutschland noch dazu, dass wir eben dieses föderale System haben, das auch extrem exekutivlastig ist. Also es sind ja nicht die Landesparlamente, die hier mitmischen, sondern es sind immer die Landesexekutiven, also die Landesregierungen, die in Deutschland mitentscheiden. Und deswegen ist das schon vorher, war das schon vorher ein starkes Übergewicht der Exekutive, also der Regierung. Und es ist auch erstmal, auch das kennen wir aus der Vergangenheit, in Krisen ist immer die Zeit auch der Exekutive. Natürlich die unmittelbare Krisenreaktion, da braucht man auch schnelles Reagieren. Und das ist die Zeit auch der Regierung. Und das ist auch wahrscheinlich gar nicht, das kann man gar nicht anders hinbekommen. Da hinken Parlamente grundsätzlich immer hinterher. Ich würde allerdings in der Tat. Wären die überhaupt schnell genug? Also sie können natürlich mitmischen, aber sie sind immer in einem Defizit. Also wir hatten das zum Beispiel auch während der letzten großen Finanz- und Wirtschaftskrise. Da musste das Parlament ja auch zum Teil innerhalb von kürzester Zeit riesige Rettungspakete zum Beispiel beschließen. Ja. Und natürlich konnte keiner der Parlamentarier dann im Detail diese Rettungspakete nochmal überprüfen und in einem langen, austarierten Prozess dann deliberativ irgendwie ausdiskutieren und so weiter. Und das hat man in so einer Krisensituation also immer. Von daher, das ist sozusagen ein generelles Problem. Das wird sich wahrscheinlich auch nie ganz lösen lassen. Der entscheidende Punkt ist aber, dass wir diese Phase jetzt ja hinter uns haben. Wir sind jetzt in eine Phase eingetreten, in der wir schon jetzt mittelfristig zumindest mit wissen, dass wir mit dieser Krise umgehen müssen. Und es sehr weise wäre, aus verschiedensten Gründen das Parlament jetzt hier wieder stärker einzubinden. Erstens, weil es der Ort ist, der demokratisch legitimiert ist, um auch solche weitreichenden Entscheidungen dann tatsächlich auch zu treffen. Natürlich muss der Regierung immer ein gewisser Spielraum belassen bleiben in der konkreten Ausgestaltung der Gesetze und auch der Verordnungen. Aber die grundsätzlichen Entscheidungen müssen im Parlament getroffen werden. Das ist eine grundsätzliche Sache. Das Parlament hat ja jetzt auch versucht, Schritt für Schritt das so ein bisschen nachzuholen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Vor allem auch, und das ist das Zweite, weil ich glaube, die Zustimmung in der Bevölkerung, die ja eigentlich zu diesen Maßnahmen im Großen und Ganzen immer noch relativ hoch ist, die Zustimmungsraten sind immer noch relativ hoch, können auch aus meiner Sicht mittelfristig nur abgesichert werden, wenn eben wirklich im Parlament auch über diese Dinge auch kritisch diskutiert wird. Also da kann man über einzelne Maßnahmen kann man ja auch, soll man ja auch diskutieren. Und da ist eigentlich das Parlament genau der richtige Ort. Dafür ist es nämlich sozusagen konzipiert worden. Und das ist natürlich nicht die Stärke der Regierung. Die Regierung handelt, sie verhandelt zwar auch mit den Ländern, aber das wird ja nie öffentlich passieren. Ja, das ist gar nicht vorgesehen in diesen Runden. Wenn Frau Merkel sich mit dem Ministerpräsidenten trifft, das ist nie öffentlich. Die öffentliche Diskussion findet in den Parlamenten statt. Und das muss aus meiner Sicht jetzt nach dieser Anfangsphase, wo die Exekutive stärker sein musste, jetzt wieder deutlich nachgeholt werden. Und ich glaube aber, wir sehen auch Tendenzen, die jetzt in diese Richtung gehen. Und das ist für eine Demokratie. Wobei eigentlich wäre das doch eine spannende Idee, diesen Ministertalk von der Frau Merkel öffentlich zu machen, oder? Weil grundsätzlich spricht, also zumindest um dieses Diktum vom Hinterzimmer Ja, aber ich meine, im Endeffekt, Da sind wir dann bei Verhandlungstheorien und die sagen uns, also das öffentlich zu machen, das würde definitiv zu einer Blockade führen, ja? Weil manche sich vielleicht vorher schon in gewisser Weise geäußert haben und dann wird ja auch ganz offensichtlich, wer welche Position hat. Also wenn man Konsens nicht erzielen gut, will in einer also. größeren Gruppe, dann ist öffentliche Aushandlung immer schwierig. Ja? Also da gibt es unzählige Beispiele, die das belegen. Ja, um ein konkretes Beispiel auf Deutschland zu beziehen: Die Grünen, als sie in den Bundestag kamen, ganz am Anfang, da wurden auch die Parlaments-, die Fraktionssitzung öffentlich gemacht. Das hat man ganz schnell eingestellt, weil man genau gemerkt hat, Aber dann kann kommt es sein, noch dass die mehr Druck Piraten darauf. daran kaputt gegangen sind, dass da alles öffentlich war? Es gibt eben Bereiche, also ich sage es mal so, es gibt Bereiche, wenn man zu Verhandlungen, es gibt unterschiedliche Positionen, die auch legitim sind. Und in Verhandlungen kommt es zu Lösungen, wo man Kompromisse machen muss, wo man von seinen eigenen Maximalforderungen abgehen muss. Aber das ist natürlich, wenn man das öffentlich sichtbar machen muss, ja, dann fällt es einem deutlich schwieriger als in einem Rahmen, wo dann am Ende nicht so ganz klar ist, wer hat sich wann, wo, wie bewegt. Deswegen finden solche Verhandlungen in aller Regel nicht öffentlich statt. Das ist so lange unproblematisch, solange es einen anderen Raum gibt, in dem es sozusagen dann diese öffentliche Auseinandersetzung dann auch stattfindet. Und das sind dann die Parlamente, in denen sich ja dann auch Regierung und Opposition dann eben entsprechend gegenüberstehen. Jetzt habe ich zwei Sachen, wo ich dir überlasse, ob wir noch beide machen oder ob du dir eins rauspickst. Das eine ist so dieser Vorwurf, also das war, glaube ich, hier auch aus den Fragen. Also man liest ja gerade eben aus der Straßenfraktion, sage ich jetzt mal, ja, die Regierung und die Presse, die machen Panik. Ja, interessant, dass die beides das machen, aber man kann man ja dann kurz die Rolle der Presse berühren und kann fragen, ob das jetzt Panik ist, was da gemacht wird. Also sie machen uns Angst, ja, so. Und mit Angst wollen sie uns beherrschen. Und das andere ist, ihr habt ja auch, als das habe ich mit Interesse bemerkt, den Forschungsschwerpunkt Nachhaltigkeit. Und da gibt es jetzt natürlich auch, und das wäre vielleicht auch fast noch mal ein Thema, direkt noch mal eine Stunde zu quatschen, aber so diese Idee vom neuen Normal, beziehungsweise von einem nachhaltigen Hochfahren oder von einem gar nicht erst mehr Hochfahren von Sachen, die eigentlich sowieso keiner will. Zusammen kriegen wir die beiden Punkte wahrscheinlich nicht. Jetzt würde ich das sozusagen deiner Zeitplanung überlassen, was du dir aussuchst. Also vielleicht zu dem ersten Punkt nur ganz kurz. Natürlich in der politischen Auseinandersetzung werden verschiedenste Dinge auch und Instrumente eingesetzt und natürlich spielen auch Emotionen immer eine Rolle und das Aufzeigen von Risiken und Gefahren, was natürlich dann auch Angst erzeugt, das gehört natürlich zum politischen Diskurs dazu. Das Problem ist, wenn man hier Akteure miteinander verbindet, die also sozusagen, dass die Medien und die Politik schürt Angst. Das ist doch deutlich, also unterkomplex, sowohl, dass es weder die Medien noch die Politik gibt, sondern es gibt schon erhebliche Unterschiede. Und Ja, natürlich nee, gibt es die Akteure Regierung. jeweils, die vielleicht auch ein Interesse haben. Sekunde, Stefan, nicht die Politik, die Regierung und die Presse. Wir Okay, stehen ja, aber auch da, auch innerhalb der wir wissen Regierung gibt es ja, dass Unterschiede. alle Medien von Frau Merkel direkt immer einen Scheck kriegen. Ja, also ich mache meinen nachher auch ab. Aber es hieß die Regierung und die Medien. Und mit Medien ist natürlich die. Ja, ich mache jetzt meinen AfD-Sprech, die Systempresse gemeint, ja, also die öffentlich-rechtlichen, und wahrscheinlich denken die Leute, dass die FAZ und der Spiegel auch öffentlich-rechtlich sind, keine Ahnung. Aber also war nicht die Politik, sondern in der Tat die Medien. Aber Gut, ja. also ich meine, das ist natürlich Kern auch populistischer Politikgestaltung. Es geht dann immer darum, sozusagen wir gegen die. Das macht ja auch aus der Sicht dann Ja. Sinn, weil man sich sozusagen dann selber auch eben in der Bedeutung natürlich auch aufwertet und natürlich auch ein Narrativ schafft, das dann zur Unterstützung eben dann dient. Also von daher ist das für diese Akteure, dass die das sozusagen so artikulieren, verständlich. Wie gesagt, es gibt auch eigentlich aus meiner Sicht überzeugende Anhaltspunkte, dass es weder die Regierung noch die Politik noch die Medien gibt, sondern wir schon, und das ist, zeichnet ja dann auch eine Demokratie aus, eben eine pluralistische Situation haben, sowohl was die Medienlandschaft angeht, was die Parteienlandschaft angeht, was auch selbst die Akteure innerhalb der Regierung angeht. Also ich beschäftige mich auch mit sozusagen Politikgestaltung zwischen verschiedenen Ministerien. Da wundert man sich manchmal, wie die Ministerien gegeneinander arbeiten. Und ja, da die Regierung, die immer an einem Strang zieht, schon da wird es sehr fragwürdig, ob man das tatsächlich so sagen kann. Okay, Nachhaltigkeitsthema. Ja, also Nachhaltigkeit ist natürlich, oder nachhaltige Entwicklung ist natürlich eins der ganz großen Zukunftsthemen. Und die Frage ist tatsächlich jetzt im Hinblick auf diese Corona-Pandemie, ob das sozusagen auch eine Initialzündung natürlich sein kann, in der Hinsicht dann auch Veränderungen herbeizuführen. Es ist immer so, solche großen Krisen erzeugen natürlich Gefahren und Risiken, können natürlich aber auch eine Chance für größere Veränderungen. Ja, das ist natürlich die Gelegenheit, jetzt auch grundsätzliche Dinge zu verändern. Das fängt bei gesellschaftlichen Veränderungen an. Also Stichwort wäre veränderte Arbeitskulturen, Homeoffice, verändertes Mobilitätsverhalten vielleicht, verändertes Verhältnis von Wohnraum, Arbeitsraum und so weiter. Also man kann sich da viele Themen vorstellen, die wahrscheinlich jetzt, auch wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, weitergehende Wirkung haben, vielleicht auch Tendenzen, die es vorher gab, jetzt nochmal verstärkt worden sind. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, dass sie jetzt schon auch die Gelegenheit bietet, politisch größere Reformen anzustoßen. Um es ganz konkret zu machen, im Zuge der Pandemiereaktion, jetzt abgesehen vom medizinischen, ist ja eine wirtschaftliche Pandemiereaktion gegeben, die Rettungspakete, die Stimuluspakete, die jetzt aufgesetzt wurden. Und da besteht schon die Möglichkeit, die jetzt nicht nur rein in einem keynesianischen Sinn dazu zu verwenden, eben unmittelbar die ökonomische Krise abzufedern, sondern das auch mit einer gewissen langfristigen Lenkungswirkung zu versehen. Und das ist natürlich schon eine Chance, also dass man jetzt sozusagen klug da steuert, sowohl auf der nationalen Ebene als auch beispielsweise die EU hat ja auch ein sehr großes Paket jetzt oder möchte es auf den Weg bringen. Kommt ja jetzt darauf an, ob Ungarn und Polen am Ende dann zustimmen werden. Und das ist schon eine Gelegenheit, um dann auch große Veränderungen im Hinblick auf eine resilientere und eine nachhaltige Wirtschaftsweise, aber auch sozusagen in anderen Bereichen dann anzustoßen. Also die Hoffnung habe ich schon oder die Erwartung kann man schon haben, dass es da jetzt Anstöße aus dieser Pandemiesituation rausgibt. Es bleibt jedenfalls spannend. Also ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall nach 100 Tagen beiden, werde ich mir mal auf Termin nehmen, so nach 90 Tagen dich nochmal anzupingen. Da können wir vielleicht mal darüber reden, was er da, weil da hat er sich ja jetzt einiges vorgenommen. Ne? Amerikaner tragen bitte 100 Tage Maske. Das möchte ich, das gibt, glaube ich, Demos, die waren größer als die Black Lives Matter Demos. Aber mal gucken. Und ein paar andere Sachen hat er ja auch noch vor. Bis dann sind wir wahrscheinlich auch schlauer, ob Demokratien wirklich erfolgreich mit Corona-Krisen umgehen oder nicht. Ich wünsche dir und euch weiterhin alles Gute. Ich gehe davon aus, dass euch bisher noch nicht erwischt hat, oder? Oder das nähere Umfeld? Erfreulich, Gott sei Dank noch nicht. Nee. Toi, toi, toi. So, selbst, also obwohl natürlich hier in München wir schon lange, es ist ja schon lange sozusagen ein Hotspot, aber wir sind auch dank Homeoffice, ja, auch die Professoren an der Uni sind ja jetzt alle im Homeoffice, von daher. Und Zoom, eure Studenten schlau. Ja, mit Zoom, ja, Zoom ja, ist genau. Das wunderbar. Ja, ich habe so einen kleinen Lehrauftrag, den habe ich dann auch per Zoom gemacht, aber wenn dann alle ihre Kamera ausmachen, dann ist echt manchmal schwierig, die Motivation. Das habe ich denen dann auch gesagt, Leute, wenn ihr alle die Kamera aus habt, ja, dann wird es für mich echt schwierig, 2 Stunden zu quatschen hier oder anderthalb, ja. Gegen die schwarze Wand. Aber man weiß ja nie, was die dann sind. Die noch wach oder was auch immer. Gut. Stefan, ich danke dir ganz herzlich. Wir sind beide natürlich hochgespannt über die kompetenten Kommentare, die wir dann unter dem YouTube-Video einerseits oder bei ogok.de auf dem Blog finden. Und ja, genau. Ich werde das dann gleich mal hochladen und dann ist das in der Welt und dann bleiben wir gespannt auf die Reaktionen. Bis dann, tschüss, liebe Leute, lebt lange und in Frieden, möge der Saft mit euch sein. Wir freuen uns auch über Däumchen nach oben und wenn ihr das Video an Leute weiterschickt, die es vielleicht ärgert oder freut. Jo, bye bye.